Blitzlesen, Lösung. Der Parkplan. Emir, Tim und Luna wollen heute in den Freizeitpark gehen. Sie haben ihre Tickets schon gekauft. Sie zeigen ihre Tickets am Eingang und gehen in den Freizeitpark. Da steht ein Regal mit Parkplänen. Sie nehmen sich einen Parkplan und sehen ihn sich an. Wo sollen Sie nur als erstes hingehen?